Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter, er sagte, du Mensch, schau in die Richtung von Gog. Er ist der Chef im Land Magog. Er regiert über Ros, Mesech und Tubal. Dritter, sag ihm, so spricht Gott, der Herr. Ich bin gegen dich, Gog. Du bist der Chef von Ros, Mesech und Tubal. Vierter, ich werde dich führen wie ein Tier an einem Haken. Ich bringe dich und deine ganze Armee her. Deine Soldaten haben Pferde, Schilde und Schwerter. Fünfter, Soldaten aus Persien, Kusch und Put sind bei ihnen. Sie alle haben Schilde und Helme. Sechster, auch Gomer und das Haus Togarma aus dem Norden kommen. Viele Völker sind bei dir. Siebter, mach dich bereit für den Kampf. Du und alle deine Soldaten müssen fertig sein. Du bist ihr Anführer. Achter, nach langer Zeit bekommst du einen Befehl. Du wirst in das Land Israel kommen. Die Menschen dort leben jetzt sicher und in Frieden. Neunter, du wirst kommen wie ein starker Sturm. Du wirst das Land bedecken wie eine dunkle Wolke. Du und deine vielen Soldaten kommen zusammen. Zehnter, Gott, der Herr, sagt, an diesem Tag hast du böse Gedanken. Du machst einen schlechten Plan. Elfter, du sagst, ich greife die Dörfer an. Die Menschen dort leben ruhig und sicher. Sie haben keine Mauern und keine Tore. Zwölfter, du willst ihre Sachen stehlen. Du willst das Volk angreifen. Sie haben jetzt wieder viel Besitz und Tiere. Dreizehnter, andere Völker fragen dich, kommst du zum Stehlen? Willst du Silber und Gold mitnehmen? Willst du reiche Beute machen? Vierzehnter, darum spricht zu Gog, so sagt Gott, der Herr. Mein Volk Israel lebt jetzt sicher. Das wirst du sehen. Fünfzehnter, dann kommst du aus dem weiten Norden. Viele Völker sind bei dir. Alle reiten auf Pferden. Es ist eine riesige Armee. Sechzehnter, du ziehst gegen mein Volk Israel. Du bist wie eine Wolke über dem Land. Dann werden mich alle Völker erkennen. Siebzehnter, Gott fragt, bist du der Mann? Meine Diener haben früher schon von dir gesprochen. Sie sagten, dass ich dich bringen werde. Achtzehnter, aber wenn Gog Israel angreift, werde ich sehr zornig. Das sagt Gott, der Herr. Neunzehnter, ich bin sehr wütend. An diesem Tag gibt es ein großes Erdbeben in Israel. Zwanzigster, alle Tiere und alle Menschen werden vor mir zittern. Berge fallen um und alle Mauern stürzen ein. 21. Ich rufe zum Kampf gegen Gog auf meinen Bergen. Seine Soldaten werden sich gegenseitig bekämpfen. 22. Ich bestrafe ihn mit Krankheiten und Blut. Ich lasse Regen, Hagel und Feuer auf ihn fallen. 23. So zeige ich meine Größe. Viele Völker werden mich sehen. Dann wissen sie, dass ich der Herr bin.